الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Liebe Geschwister, wir werden inshallah ta'ala das Buch von Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala studieren. Usul al-Thalatha, die drei Fundamente von ihm. Dieses Buch hat eine sehr, sehr große Akzeptanz gefunden in der Ummah von Muhammad sallallahu alayhi wa sallam und hat sehr, sehr viel Khair, wenn man dieses Buch genau studiert und lernt. Und allgemein kann man über dieses Buch sagen, es beinhaltet vier Botschaften. Die erste ist die vier Masail, die vier Themen, die das folgende beinhalten, was in der Surat al-Asr vorhanden ist. Erstens das Wissen, zweitens das Handeln nach dem Wissen, drittens die Da'wah zu dem Wissen, der Ruf zu dem Wissen zu Allah ta'ala und viertens die Geduld in Bezug auf den Schaden, der auf diesem Weg kommt, wenn man zum Wissen ruft. Die zweite Risala, also die zweite Botschaft ist, die drei Masail, die verpflichtend sind für jeden Muslim und jede Muslima, es zu lernen. Also die zu lernen und danach zu handeln. Und das ist erstens, dass Allah ta'ala uns erschaffen hat und versorgt hat und er uns nicht einfach so gelassen hat. Vielmehr sandt er zu uns einem Gesandten. Die zweite Sache ist, dass Allah ta'ala nicht zufrieden ist, dass man ihm was beigesellt. Die dritte Sache ist, al-wala wal-bara, also die Loyalität und Freundschaft für Allah ta'ala und genauso auch das Gegenteil. Und die dritte Risala ist, barakallahu fikum, also die dritte Botschaft oder das dritte, was gemeint ist, ist in Bezug auf al-hanifiyya millata Ibrahim und was es beinhaltet. Das bedeutet, was bedeutet überhaupt al-hanifiyya und was hat oder was ist das Gewaltigste, was Allah ta'ala uns befohlen hat? Und was ist das Gewaltigste, was Allah ta'ala uns verboten hat? Und die vierte Risala ist, barakallahu fikum, sind die drei Fundamente. Erstens die Kenntnis über Allah ta'ala. Zweitens die Kenntnis über den Islam. Drittens die Kenntnis über Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den Gesandten Allahs. Dann hat der Sheikh rahimahullah ta'ala das Buch abgeschlossen, nämlich mit dem Iman in Bezug auf die Auferstehung, der Iman an die Gesandten bzw. an den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Kufr mit Tagut und der Iman an Allah tabaraka ta'ala. Das ist allgemein das, was der Sheikh erwähnt hat. Und wir werden inshallah ta'ala, so Allah tabaraka ta'ala will und uns Erfolg gibt, jede Mas'ala von diesen Masail studieren. Wir fangen inshallah ta'ala in der ersten Mas'ala an. Bevor wir da beginnen, ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, dass es verpflichtend ist für jeden Muslim und jede Muslime, das Wissen zu lernen, was er braucht, um seine Religion zu praktizieren. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Hadith wurde von Anas radiallahu anhu überliefert, er sagte, das Streben nach Wissen ist Pflicht für jeden Muslim. Und hiermit ist gemeint, wie Ibn Qasim al-Hanbali rahimahullah ta'ala sagt, das islamische Wissen. Gemeint, das Wissen, was verpflichtet ist, damit du deine Religion praktizierst. Wie Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala gesagt hat. Und hier ist sehr, sehr wichtig, nämlich das erste Wissen ist das Wissen über den Tawhid, die zwei Glaubensbekenntnisse und dann das Gebet und alles, was man braucht. Und das Wissen teilt sich in zwei Teile, darüber werden wir inshallah ta'ala dann sprechen. Und hier ist noch eine Sache hinzuzufügen, nämlich wenn wir sagen, es ist verpflichtend, das Wissen zu lernen, heißt das, wie Ibn Qasim al-Hanbali rahimahullah ta'ala gesagt hat, yani, derjenige, der das nicht lernt, sündigt. Sündigt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und ist nicht entschuldigt bei Allah tabaraka ta'ala. Was ist dieses Wissen? Das ist dieses Wissen, was wir lernen werden, inshallah ta'ala. Das Wissen, was du brauchst, um deine Religion zu praktizieren. Und jeder muss eine Sache wissen. Ohne Islam, ohne Tawhid, wird Allah tabaraka wa ta'ala keine Tat von dir akzeptieren. Was Islam genau ist, was ist der Tawhid, das werden wir erklären. Von vorne raus zu verstehen, ohne Tawhid gibt es kein Islam und ohne Islam gibt es kein Tawhid. Der Islam ist auf den Tawhid zu Allah tabaraka wa ta'ala aufgebaut. Na'am, fangen wir an mit der ersten Risala vom Sheikh rahimahullah ta'ala, die vier Masail beinhalten, die erwähnt worden sind in Suratul Asr. Der Sheikh rahimahullah ta'ala sagt, Erlem rahimakallah. Wisse möge Allah subhanahu wa ta'ala sich dir erbarmen. Bevor er das erwähnte, sagte er Bismillahirrahmanirrahim. Er schrieb Bismillahirrahmanirrahim. Yani, er begann mit der Basmala. Und Basmala ist hier Bismillahirrahmanirrahim. Und das ist die Art, barakallahu fikum, wie Allah tabarak wa ta'ala in seinem Buch beginnt. Und allgemein die Gelehrten haben so begonnen. Und auch der Nabi sallallahu alaihi wasallam, wenn er geschrieben hat, dann hat er auch angefangen damit. Nein. Also erstens nach dem Beispiel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zweitens nach dem Buch Allah tabarak wa ta'ala. Und um Baraka von Allah tabarak wa ta'ala zu erhalten. Nämlich Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Yani mit dem Namen Allahs tabarak wa ta'ala fange ich an und bitte ich um Segen und Erfolg in dem, was ich tue. Und bitte Allah tabarak wa ta'ala um Hilfe. Na'am. Und er sagte, rahimakallah, er sagte, i'lam rahimakallah, wisse, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich dir erbarmen. Na'am. Und was ist gemeint mit i'lam, wisse? Das Wissen ist hier, dass du eine Sache so verstehst, wie sie ist, zu 100%. Dass du eine Sache so verstehst, wie sie ist, 100%. Wenn du eine Sache nicht so verstehst, wie sie ist, so ist das nicht Wissen. Er sagt, Rahimakallah, und Rahimakallah bedeutet, möge Allah tabarak wa ta'ala dir deine Sünden vergeben. Und das ist eine schöne Art, wenn man anfängt, dass man sagt, möge Allah sich dir erbarmen. Und auch diejenigen, die den Khair nach dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam uns weitergegeben haben, waren die Sahaba. Also wenn du ein Sahabi erwähnst, dann sag radiyallahu an. Und wenn du dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam erwähnt, sagt sallallahu alaihi wasallam, oder wenn jemand dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam erwähnt, dann sagt sallallahu alaihi wasallam. Und wenn du von einem Gelehrten etwas entnimmst, dann sag, möge Allah sich ihm erbarmen. Und wenn du lehrst, dann fang auch damit an, i'lam rahimakallah, wisse, möge Allah sich dir erbarmen, oder i'lam rahimakumullah, oder wisset, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich euch erbarmen. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann sagt er, انه يجب علينا تعلم اربع مسائل, dass es verpflichtend ist für uns, vier Masail zu lernen. Na, dass es verpflichtend ist für uns zu lernen, bedeutet, Pflicht ist hier gemeint, dass der Schari' der einzige Gesetzgeber und das Allah tabarak wa ta'ala oder sein Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam übermittelt über ihn. Weil wir sagen, der einzige Gesetzgeber ist Allah. Wie Allah tabarak wa ta'ala sagt, das Urteil gebührt nur Allah. Das Urteil gebührt nur Allah. Und niemand hat Teilhabe in seinem Urteil, wie Allah tabarak wa ta'ala sagt. Wenn wir sagen Allah und sein Gesandter, dann sagen wir, der einzige Gesetzgeber ist Allah. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn er sagt, das ist halal und das ist haram, dann überliefert er nur über Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Und die Pflicht ist, das ist, was der Schari', der Gesetzgeber verpflichtet hat, ohne dass man eine Wahl hat, zu sagen, zu wählen. Ohne dass man eine Wahl hat, zu wählen. Und das bedeutet, man ist verpflichtet, die Sache zu tun. Und die Frucht der Pflicht ist, wenn du es tust, wirst du belohnt. Und wenn du es unterlässt, so hast du die Strafe Allahs tabaraka ta'ala an dich gezogen. Yani, wenn Allah will, er straft dich. Du hast auf jeden Fall gesündigt. Ich sage nicht, dass du 100% die Strafe bekommst, nicht bei jeder Sünde. Denn es kann sein, dass Allah ta'ala dir verzeiht, wenn du als Muslim stirbst. Aber einige Pflichten, die du unterlässt, wenn du so stirbst, wirst du nicht mehr aus der Hölle kommen. Zum Beispiel das Gebet. Wenn du das Gebet lässt, dann kommst du nicht mehr aus der Hölle. Aber wenn du eine Sünde machst oder eine bestimmte Pflicht unterlässt, die dich nicht aus dem Islam bringt, dann sagen wir, du bist ein Sünder. Und du bist unter dem Willen Allahs. Wenn Allah will, straft er dich. Und wenn er nicht will, dann straft er dich nicht. Aber das ist bei Allah, tabarak wa ta'ala. So sagt der Sheikh, rahimahullah, so al-wajib, das ist Pflicht, oder al-fard auch, es gibt keinen Unterschied, ist das, was der Gesetzgeber uns verpflichtet hat, es zu tun, ohne dass wir eine Wahl haben. Tayyib. Derjenige, der diese Pflicht tut, wird dafür belohnt und wer es unterlässt, hat die Strafe an sich gezogen. Also er verdient die Strafe und das haben wir erklärt gerade. Und dann sagt der Sheikh, تعلم أربع مسائل, das Lernen von vier مسائل. Weil مسائل ist Plural von مسألة. Tayyib, von Mas'ala. Und hier ist wichtig zu verstehen, gemeint ist, dass es verpflichtet ist, diese vier Sachen zu lernen, diese vier Masail, diese vier Themen, zu lernen und nach ihnen zu handeln. Welche sind diese, diese Themen? Er sagte, erstens, Al-Mas'alatul Ula, die erste Mas'ala ist, Al-Ilm, ist das Wissen. Was ist gemeint mit dem Wissen? Gemeint ist mit dem Wissen, wie Ibn Qasim al-Hanbali rahimahullah ta'ala sagt und andere Gelehrten, das ist Al-Ilm Shar'i. Das ist das islamische Wissen. Und das islamische Wissen von der Pflicht her sind zwei Arten. Einmal Fardu Ain und einmal Fardu Kifaya. Also Fardu Ain ist eine Pflicht, die jeder Einzelne selber tun muss. Die jeder Einzelne Mukallaf selber tun muss. Wie zum Beispiel das Gebet. Das ist eine Pflicht, die du selber verrichten musst. Oder das Streben nach dem Wissen. Und Fardu Kifaya ist eine Pflicht, wenn ein Teil der Muslime sie tut, ist der andere Teil der Muslime davon befreit. Wie das Totengebet oder den Toten zu waschen. Aber wenn keiner das tut, so sündigen alle, die dazu imstande gewesen wären, diese Aufgabe zu erledigen. Beispiel, alle haben gehört, ein Muslim ist gestorben. Und keiner kümmert sich darum, obwohl sie sich auskennen und das, was verrichten können. So sündigen diejenigen, die es eigentlich verrichten können. Nein. Er sagte, wahua, erste Mas'ala, wahua, und dies ist, yani, das islamische Wissen, ma'rifatullah, die Kenntnis über Allah. Was ist gemeint mit der Kenntnis? Der Kenntnis, yani, wie Allah tabaraka ta'ala sich uns offenbart hat in seinem Buch und in der authentischen Sunna seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam von seinem Namen und seinen Eigenschaften und seinen Taten subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt der Sheikh weiter, وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, und die Kenntnis über seinen Propheten صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Das bedeutet, dass man seinen Propheten kennt. Wer ist er? Denn es gibt keinen Erfolg, außer dem, dass man ihm folgt صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Der Erfolg ist durch das Folgen des Gesandten Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Da sagt er weiter, وَمَعْرِفَةُ الدِّينِ الْإِسْلَامِ, und die Kenntnis über den Islam. Yani gemeint die Kenntnis darüber, wie man Allah tabaraka wa ta'ala anbetet. Tayyib, wie man Allah tabaraka wa ta'ala anbetet. Denn Allah ist unser Schöpfer. Und unser Schöpfer will, dass wir ihn anbeten. Wie beten wir an? Er hat uns offenbart. Und das ist der Islam, der Koran und die Sunna. Und so lernen wir, wie Allah tabaraka wa ta'ala es möchte, dass wir an ihn glauben und wie wir ihn anbeten. Dann sagt er, bil adilla. Bil-Adilla, yani durch die Beweise. Und das ist Plural von Ad-Dalil. Ad-Dalil. Die Beweise sind das Buch Allahs und die authentische Sunna des Gesandten Allahs. Und wir haben gesagt, Al-Adilla ist Plural von Ad-Dalil. Tayyib, und Ad-Dalil ist das, was dich zum Gewünschten bringt. Also zum Verlangten. Tayyib. Yani, wir sagen, das Gebet ist Pflicht. Wo ist der Dalil? Wo ist der Beweis, dass das Gebet Pflicht ist? Allah Ta'ala sagt als Beispiel im Koran, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Das Gebet ist verpflichtet für die Mu'minin zu bestimmten Zeiten. Ist es verpflichtet. Also du darfst die Gebete nicht einfach verrichten, wann du willst, sondern sie sind fest zu bestimmten Zeiten. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann sagt der Sheikh Rahimahullah, Al-Mas'alatu Thaniya, die zweite Mas'ala, wa huwa al-amalu bih. Und darüber reden wir insha'Allah ta'ala nächstes Mal. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nur kurz, wir haben gelernt vier Masail. Das ist Pflicht ist, dass wir vier Masail lernen. Und wir haben heute die erste Mas'ala gelernt. Und die erste Mas'ala ist das Wissen. Und das ist die Kenntnis über Allah, über den Propheten, über den Islam. Und diese Kenntnis baut auf was? Auf die Beweise. Du kannst nicht sagen und glauben, wie du willst, sondern du musst glauben und handeln und verinnerlichen, wie Allah tabarak ta'ala es offenbart hat. Durch die zwei Quellen, Koran und die authentische Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Denn dieses Buch beinhaltet das Wichtigste für jeden Muslim. Und damit schließen wir ab, nämlich die drei Fragen im Grab. Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Und was ist wer ist derjenige, der zu euch gesandt worden ist? Wer ist dein Gesandter? Deswegen leben wir. Wir leben, Allah anzubeten, wie Allah es möchte, und dass Allah uns befestigt im Grab, dass wir diese Fragen beantworten können. Möge Allah ta'ala uns helfen, diese Fragen zu beantworten. Aber die können wir nur beantworten mit dem Erfolg von Allah. Und wenn wir uns an Allah subhanahu wa ta'ala wenden und seine Gesetze einhalten und ihn anbeten, wie er will. Denn Allah sagt, Allah befestigt diejenigen, die glauben, mit dem befestigten Wort in der Dunya und in der Akhira. In der Dunya, in der Akhira, La ilaha illallah. Dass wir beantworten können, leben können, nach Allah tabarak ta'ala's Grenzen, nach der Scharia von Allah tabarak ta'ala auf der Dunya und beantworten können in der Akhira, möge Allah so als Muslime leben und sterben lassen und auferwecken. Amin. Jazakum Allah khairan. Wallahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.